Chalene, Chenita, Jason, was hab ich euch nur getan? Euer Vater hat in seiner Seele fast Rinderwahn. Verdammt, Kinder, ich komm mir vor in meinen Gefühlen wie in einem Labyrinth, mein Kind. Chen, ich dachte, du bist meine Prinzess. Heute macht der Teufel in meinen Gefühlen Stress. Meine Sweet, sogar Mademoiselle, meine Liebe zu dir. Immer hyper-twist-mäßig, schnell wie das Wasser im Paradies fließt. Chen, durch dich bin ich unsterblich geworden. Ich fühle mich jedes Mal, wenn ich dein Foto anschaue. Wie neu geboren, mein unendlicher Schatz, mein Spatz. Was soll ich nicht lügen über deinen Stiefvater? Wenn du 18 bist, wird Gott zu dir sagen, Mama war immer am Betrügen, wie beim Schachspiel mit falschen Zügen. Chen, deine Liebe zu mir bleibt unerreichbar, du bist unendlich viel wert, meine 333 Millionen Dollar Baby, sexy Lady Baby. Baby, weil du so hübsch bist, hält dein Vater den Atem an. Mann, Ex, verdammt, du schreibst über WhatsApp, ich hätte mein Kind blamiert, stimmt nicht. Du hast deinen Stolz selber schikaniert, da davor live, deswegen bin ich damals 99 der Krieg der Geschlechter durch deine Unschuld marschiert.